3. Gern oder nicht gern? Sprechen Sie nach, bitte. A. Schwimmen. Gehst du gern schwimmen? Tanzen. Gehst du gern tanzen? Spazieren. Gehst du gern spazieren? Einkaufen. Gehst du gern einkaufen? B. Ich gehe gern einkaufen. Ich gehe nicht gern einkaufen. Ich gehe gern ins Kino. Ich gehe nicht gern ins Kino. Ich fahre gern Fahrrad. Ich fahre nicht gern Fahrrad. Ich gehe gern schwimmen. Ich gehe nicht gern schwimmen. Ich gehe gern in die Sprachschule. Ich auch.